ich bin einer von vielen und ich will euch nicht erzählen, dass ich besser wär und hätte mehr zu reden. Im Prinzip bin ich wie alle, wir sind Rap-Piraten. Ich rappe was schon viele, um auch mal was zu sagen. Bin San Mel, mach's wie viele, geb nen Fick auf Politik. Natürlich bin ich auch der Hustler und die anderen Freaks. Wie die meisten Rapper hab ich auch den längsten Schwanz und natürlich auch ne Bitch, die in meinem Video tanzt. Ich trag natürlich wie jeder Pimp auch ne dicke Kette und es versteht sich wie von selbst, dass ich Deutschrap hatte. Wie viele deutsche Rapper drück ich 1000 Kilo, disse gleich die großen Stars wie Sido und Bushido. Ach so, ich bringe in Kilos auch noch Stoffe über die Grenze und ich schlag alle K.O., denn ich liebe Einzelkämpfe. Wie alle deutschen Rapper bin ich ständig auf Party, hab jede Droge mal probiert, fraß Ecstasy wie Smarties. Ich bin nicht besser als du, ich bin nicht schlechter als du, bin kein Überflieger, Bruchpilot, bin nur ein Rapper wie du. Er ist nicht besser als ich, er ist nicht schlechter als ich, einer von vielen im Untergrund, halt nur ein Rapper wie ich. Ich bin nicht besser als du, ich bin nicht schlechter als du, bin kein Überflieger, Bruchpilot, bin nur ein Rapper wie du. Er ist nicht besser als ich, er ist nicht schlechter als ich, einer von vielen im Untergrund, halt nur ein Rapper wie ich. Hey, wie alle Gangster-Rapper trage ich eine Waffe, ein Messer, zu billig. Willst du, dass ich lache? Natürlich eine Knarre, natürlich 9mm. Und ich saufe jeden Tag, bei mir geht's nicht auf die Leber. Als Richter deutscher Rappers ist natürlich meine Pflicht, dass ich deine Mutter und deine Schwester fick. Natürlich lache ich nie und zieh ne Fresse wie auf Coca. Liegt vielleicht daran, dass ich schon als Baby drauf war. Ja, so ist das halt, ein Leben voller Hass. Was finde ich geil? Den Aufenthalt im Knast. Aber es ist noch nicht so weit, ich bin immer noch draußen. Okay, ich muss kurz weg, mal 10 Köpfe rauchen. Dann sag ich euch zum x-ten Mal, dass ich hier der King bin und selbstverständlich auch, dass Schule SchwänzerInnen sind. Natürlich war meine Kindheit auch sehr beschissen, deshalb muss ich jeden anderen Rapper jetzt mal dissen. Ich bin nicht besser als du, ich bin nicht schlechter als du, bin kein Überflieger, Bruchpilot, bin nur ein Rapper wie du. Er ist nicht besser als ich, er ist nicht schlechter als ich, einer von vielen im Untergrund, halt nur ein Rapper wie ich. Ich bin nicht besser als du, ich bin nicht schlechter als du, bin kein Überflieger, Bruchpilot, bin nur ein Rapper wie du. Er ist nicht besser als ich, er ist nicht schlechter als ich, einer von vielen im Untergrund, halt nur ein Rapper wie ich. Ich bin nicht besser als du, ich bin nicht schlechter als du, bin kein Überflieger, Bruchpilot, bin nur ein Rapper wie du. Er ist nicht besser als ich, er ist nicht schlechter als ich, einer von vielen im Untergrund, halt nur ein Rapper wie ich. Ich bin nicht besser als du, ich bin nicht schlechter als du, bin kein Überflieger, Bruchpilot, bin nur ein Rapper wie du. Er ist nicht besser als ich, er ist nicht schlechter als ich, einer von vielen im Untergrund, halt nur ein Rapper wie ich.